Werden Sie gemerkt haben, dass Karl May jetzt daran geht, mit seinen wahren Absichten herauszurücken? Es handelt sich um eine wohlvorbereitete, großartige Bewegung auf religiös-ethisch-sozialem Gebiete. Man beginnt nun endlich einzusehen, dass Karl May keine Indianergeschichten, sondern Predigten an die Völker schreibt. Leicht saltiert das Echo auf das, was jüngst aus Radebeul gekommen war. Begleitet von der einsilbigen Erklärung, alles bislang Veröffentlichte sei höchstens die Vorstudie zum eigentlichen Werk gewesen. Angesichts einer Produktivität von mittlerweile volksmonumentalem Ausmaß musste sich der eingeschworene Karl-May-Clan geschlossen vor die Stirn gestoßen fühlen. Und dies mit dem schmerzlichen Ergebnis, dass es fortan auch mitten in der Familie zwei Lager gab. Das der Bodenständigen und das der vom Symbolismus Ergriffenen. Unter den Widerwillen Angezogenen war schwergewichtig Arno Schmidt, der Lieblingsfeind Karl-Mayestans, zu finden. Jetzt, an der Schwelle des Greisenalters, von gehässigen Gegnern wieder in umheulteste Isolation gedrängt, sich auch künstlerisch herausgefordert dünkend, wird es bei May, dem Typen Spätentwickler, wahrhaft ernst. Wer glaubte, dass es sich bei ihm, nach abgelieferten 50.000 Druckseiten, nur noch um einen abgenützten Vielschreiber handeln könne, hätte Unrecht. Für die Kontraleute hingegen hörte man Ernst Bloch, sonst überzeugten Anwalt Karl Mayscher Versin, der für überflüssig hielt, was da als Kulmination eines Senkrechtstarts von Edem bewundert wurde. Die letzten Bücher sind verloren. Immerhin, das Buch mit dem Titel Und Friede auf Erden machte von sich reden. Mehr noch, es wurde einem raffiniert inszenierten Skandal sondergleichen, der zur schönen Abwechslung die Kolonialpolitiker in Harnisch brachte. Einen Streich, der manche Torheit seines Lebens aufwiegt, nannte es schadenfroh ein dritter Karl-May-Kenner, Klaus Roxin, und sagte auch in einem Atemzug, warum. Er schmuggelte den Erstdruck des Buches in ein Pomp- und Prachtwerk zur Feier der deutschen Intervention in China ein und unterlief zum Entsetzen des Herausgebers, des bekannten Josef Kürschner, programmatisch die imperialistische Tendenz des Sammelbandes. Unser Vorurteil, sagte der Gouverneur nachdenklich. Ja, ich beginne zu begreifen. Dieses Vorurteil wird nicht mit uns geboren, sondern später in uns hineingetragen. Und mit uns groß und immer größer gezogen, bis es uns so vollständig ausfüllt, dass in uns nicht das geringste Plätzchen mehr übrig bleibt, an ihm zu zweifeln. Der Vater sagt uns, dass wir Weiße seien. Und die Mutter macht uns stolz auf diese Farbe. Dann kommen die Lehrer, einer nach dem anderen, und überzeugen uns, gesprochen, geschrieben und gedruckt, dass wir die höchste und begabteste, beste Menschenrasse seien. Wenn wir dann lesen können, so finden wir diese Offenbarung in jedem Buch, in jeder Zeitung. Und wo es nicht besonders erwähnt wird, hat man es doch als unbestreitbares Kriterium vorausgesetzt. Und fließt hernach das Persönliche mit dem allgemeinen Leben zusammen, so treten Handel und Wandel, Kunst und Wissenschaft, vornehmlich aber Geschichte, Politik und Geografie daran, um uns täglich und stündlich wieder und wieder zu versichern, dass nur wir allein, die Träger der wahren Gesittung und der von Gott gewollten Erlösung aller Menschen seien. Und wie eifrig sind wir bemüht, dies der anderen, minderwertigen Menschheit mitzuteilen. Und wie unbedingt verlangen wir, dass sie es glaube und befolge. Nieder mit euch! Ihr gelben, ihr braunen, ihr roten, ihr schwarzen Gesichter, denn wir sind weiß. Und weiß ist die Lieblingsfarbe des Schöpfers. Wir sind euch über in allem, was es gibt. Ihr seid nichts gegen uns, gar nichts. Wir aber sind alles und wir haben alles. Das war natürlich die Faust aufs Auge. Ein immens populärer Mann der Feder wagte es, die Überheblichkeit der Weißen zu verdammen. Und dies ausgerechnet im Kielwasser des chinesischen Boxeraufstands von 1900. Charakteristisch für das verquere Denken der Zeit aber wurde in der Folge die Amtshandlung des altehrwürdigen Büchervereins vom heiligen Borromäus. Er setzte den unleugbar christlich-pazifistischen Karl May und Friede auf Erden auf den Index. Was eigentlich damit bestraft wurde, blieb offen. Denn Textpassagen wie diese werden sich einprägen. Ewigkeit und Erde schließen einander doch nicht aus, erklärte sie. Die Ewigkeit ist vor uns, hinter uns, neben und rund um uns. Wir befinden uns in ihr. Unsere Erde ist eines der winzigen, ununterbrochen im Kreise rinnenden Körnchen, der nie sich erschöpfenden, nie sich leerenden Sanduhr der Ewigkeit. Es ist einer der größten und unverzeihlichsten Gewohnheitsirrtümer, anzunehmen, dass Ewigkeit für uns erst nach unserem Tode beginne. Wir leben in ihr und gehören zu ihr, wie die von Ihnen erwähnten Geister und Seelen zu ihr gehören. Wenn Ihr Glauben diese Seelen in die Ewigkeit versetzt, in der sie sich doch in Wirklichkeit schon selbst auch befinden, so sagt er weiter nichts, als dass sie hier bei Ihnen geblieben sind. Und ist dies der Fall, so ist es doch selbstverständlich, dass diese Geister nicht nur auf uns wirken können, sondern sogar in uns wirken müssen. Besonders, dass für sie keine körperlichen und räumlichen Verhältnisse gibt, durch die sie daran gehindert werden. Für uns Chinesen ist etwas unendlich Selbstverständliches. Ein philosophisches Buch, ein Glaubensresümee. Man kann es annehmen oder nicht. Karl May, der Völkerumarmende, der den unbewaffneten Frieden propagierte, war seinen Tagen weit voraus. Zwei Generationen, bevor es das Wort Friedensbewegung gab, hatte er seinen privaten Feldzug für die Versöhnung geführt. In den späten Büchern unverdrossen für die Liebe zum Nächsten als dem tragenden Element des Lebens plädiert. Für ein Verstehen zwischen den Nationen geworben. Wie ein Mensch von anderen zu lernen hat, so soll auch jedes Volk auf das andere, jede Nation und jede Rasse auf die andere schauen, um ihre Fehler zu vermeiden, ihre Tugenden aber sich anzueignen. Sobald Mensch sich überschätzt, wird er nicht mehr steigen können, sondern zu sinken beginnen. Die Würdigkeit wird sich in Unwürdigkeit, der Wert in Unwert verwandeln. Das eine ließ ihn steigen, das andere lässt fallen. So auch beim Volk, bei jeder Allgemeinheit.